Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 16. Meide alles Gottlose, dumme Geschwätz, das nur zu noch mehr Gottlosigkeit führt. Gott segne dieses Wort. Geschwätz. In diesem Bibeltext hier aus dem 2. Timotheusbrief lernen wir mehr über Geschwätz und dummes Geschwätz. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass wir als Christen, wir, die wir Jesus Christus folgen, eben alles, was nun Geschwätz anbelangt, vermeiden sollen. Gottloses, dummes Geschwätz. Denn es führt nur zu mehr Gottlosigkeit, ja. Und Klatschen und Tratschen und Geschwätz, das sind alles Sachen, wo, wie uns die Bibel hier sagt, warnt uns auch, eben wenn wir zum Beispiel über andere reden, in deren Abwesenheit, dann ist das eben etwas, wo wir uns fragen müssen, warum tue ich das? Oder warum bin ich da involviert? Oder warum bin ich Teil einer Gruppe von Menschen, die das tun? Stellt euch diese Fragen mal, ja? Und das sind sehr praktische Hinweise. Und wenn ihr ins Alte Testament geht, zum Beispiel im Alten Testament die Sprüche, ja, in Englisch Proverbs, die Sprüche, dann sehen wir, das Geschwätz und unsere Beziehung zu anderen Menschen, unseren Nachbarn oder Bekannten oder wie auch immer, dass das immer wieder auftaucht und die Bibel uns warnt, dass wir uns davon abwenden. Denn lest mal weiter im Timotheusbrief, was dann eben die Auswirkung von solchem gottlosen Geschwätz ist. Ja? Es führt nicht nur zu mehr Gottlosigkeit führt. Was geht weiter? Geht mal in Vers 17, lest selber nach und schaut mal, dass die Auswirkung von solchem Gerede, es kann harmlos scheinen. Ja, es scheint harmlos zu sein, es ist es aber nicht. Und die Bibel warnt uns davor. Und wir haben viele praktische Beispiele aus der Bibel, die Kraft und die Wirkung von Worten, andere Leute aufzubauen oder auch andere Menschen, ja, eben das Gegenteil von Leuten aufzubauen, ja, was dann Worte bewirken, die Wirkung von Worten. Und vor allem unsere Worte sind sehr, sehr wichtig. Und geht dazu nochmal rein in den Jakobusbrief, 3. Kapitel, Jakobus, 3. Kapitel, und lernt mehr, was Jakobus uns da schreibt, die Kraft und die Macht des Wortes. Ja, darauf kommt es an. Also, vermeidet Geschwätz und gottloses Geschwätz, denn das führt nur zu Abwägen und das führt nicht zu Gott. Die Bibel warnt uns davor. Darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns ermahnst und ermutigst zu verstehen, wie wichtig es ist, dass wir uns von Geschwätz und gottlosem Geschwätz abwenden, da nicht mitmachen und das eben auch nicht Teil unseres Lebens sein soll. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, uns selber davon abzuwenden, dann beten wir, dass du uns hilfst, uns davon abzuwenden und uns hilfst zu verstehen, dass das eben nicht Teil deines Willens ist. Und wir danken dir, dass die Bibel uns das hier offenbart hat, dass du in deiner Gnade uns das offenbart hast. Und wir danken dir für all diese praktischen Hinweise und beten dies in deinem Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.